Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Genau so sieht's aus. Hier ist Radioaktiv Berlin um 16 Uhr am Mittwochnachmittag auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Markus und ich begrüße euch ganz herzlich hier am Mikrofon. Heute in der Sendung. Ich weiß, viele Menschen können es schon nicht mehr hören, Corona und seine Auswirkungen. Aber einen Bereich oder einen gesellschaftlichen Bereich, der immer wieder gerne ignoriert und konsequent eigentlich ignoriert wird, sind die Gefangenen und die Gefängnisse und was dort Corona für Auswirkungen hat. Heute beschäftigen sich in irgendeiner Form alle Beiträge dieser Sendung damit, als wir haben einen Bericht über eine Kundgebung, die vor knapp 2 Wochen vor der US-Botschaft in Berlin stattfand für die Freiheit des indigenen Gefangenen Leonard Peltier. Er ist seit vielen Jahrzehnten, seit 1976 in Haft. Ein indigener Aktivist, der sich schon seit langer, langer Zeit eigentlich endlich freigelassen gehörte und leider vor kurzem auch an Corona erkrankt ist. Derzeit weiß keiner, wie es ihm geht. Dann haben wir einen kleinen Bericht über Statistiken, über die Haftentwicklungszahlen während der Corona-Zeit in den USA. Der ist sehr interessant, weil der ein Umschwenken verschiedener Strategien deutlich macht, wie am Anfang der Pandemie oder inzwischen reagiert wird, weil inzwischen, so liegt es jedenfalls diese Untersuchung nah, interessiert es die Knastbehörden und die Gesellschaft überhaupt nicht mehr, dass Menschen in Gefängnissen sterben. Arme Leute werden nach wie vor rechtlos einfach zusammengepfercht und weggeschlossen und in seltensten Fällen medizinisch versorgt. Und dann haben wir noch einen Beitrag, der im Januar, Ende Januar in der Workers' World, einer amerikanischen linken Zeitung, erschienen ist und Anfang dieser Woche am Montag von der Tageszeitung Junge Welt in einer deutschen Übersetzung übernommen wurde, wo es um viele falsche Versprechungen zu Anfang der Corona-Zeit geht und die Auswirkungen auf Gefängnisse und was die Parole Freedom All, die wir ja in Berlin auch oft hören und auch heute in der Sendung, zumindest im Kundgebungsbericht, oft hören werden, was die eigentlich beinhaltet und bedeutet. Dazu natürlich Musik, zusammengestellt von mir. Ich hoffe, euch gefällt's. Los geht's. Walking along the street one day, I saw a man and heard him say, he mumbled, take it away, take it away, take it away from me. You know, I looked at this man, he was old and bent, tired looking poor, but his only lament seemed to be, take it away, take it away, take it away from me. I asked of this man what it was I could do, 'cause I couldn't see what was making him blue. He chanted, take it away, take it away, take it away from me. A little amused at the strange request, I stayed around to hear what he'd say next. He just said, take it away, take it away, take it away from me. He said, I've worked and I've slaved all my life, night and day, and nothing seems to work to take the pressure away. And shouted, take it away, take it away, take it away from me. I said, you have to work hard if you want what you lack. He said, it's too damn hard with this foot on my back. And he begged, take it away, take it away, take it away from me. He said, I've tried and I've lied, even cried it in fact, but it ain't allowed when you're poor and you're black. Repeating, take it away, take it away, take it away from me. He said, I'm tired and I'm weak and I'm just too old, and it's up to you to fight and be bold enough to take it away, take it away, take it away from me. I looked at this man and my smile had gone, with tears in my eyes, I headed toward home. I promised I'll never stand up any day and beg my children to take it away, because I've learned what mistakes have been made in the past, and I know you can't get a thing if you ask. So I'll just take it away, take it away, take it away from me. I'll take it away, take it away, take it away from here. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Demonstrieren macht ja dieser Tage kaum Spaß bei dem miesen Wetter. Und na gut, jetzt ist es etwas frühlingshaft, aber noch vor 2 Wochen war es extrem kalt, stürmisch und oft auch regnerisch. Und wir werden heute einen Bericht von einer Kundgebung hören, die sich vor der US-Botschaft abgespielt hat. Es war ein Aktionstag oder ein Aktionswochenende für den indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier aus den USA. Auch in Berlin waren einige Menschen, nämlich ziemlich genau 50, vor die US-Botschaft gekommen, um trotz wirklich miesester Witterungsverhältnisse ihre Solidarität mit dem Gefangenen auszudrücken, seine Freiheit zu fordern und vor allen Dingen seine rasche Behandlung gegen Corona. Denn das ist ein gigantisches Problem, nicht nur in den Knästen der USA, sondern auch in anderen Ländern. Und ihr werdet im Folgenden einige Redebeiträge davon hören. Ich selbst hatte auch das Vergnügen, dort mitzumachen. Oder diese Sendung ist ja entstanden aus der Free Mumia Solidaritätsarbeit und natürlich sind die Unterstützerinnen von Mumia Abu Jamal auch an solchen Sachen zur Stelle und setzen sich für andere Gefangene ein. Hier also der Auftaktredebeitrag. Es ist der 46. Hauptjahrestag des indigenen Aktivisten Leonard Peltier in den USA. Wir demonstrieren hier heute vor der US-Botschaft. Der indigene Aktivist Leonard Peltier ist 77 Jahre alt. Mehr als die Hälfte seines Lebens ist er in Knästen der US-Regierung eingesperrt. Er ist bereits 46 Jahre gefangen. Oder genauer, er kämpft seit 46 Jahren um sein Überleben. 1976 wurde er, wie so viele andere linke Aktivisten in den USA, in einem manipulierten Verfahren ohne Beweise abgeurteilt. An den angeblichen Mord zweier FBI-Beamte glauben nicht einmal seine ehemaligen Ankläger oder ein ehemaliger Justizminister. Peltier sitzt in Haft, weil er bis heute zu einer kämpfenden Community gehört, die versucht, mit und nicht gegen die Natur zu leben. Er ist in Haft, Bedrohungen, Angriffen und den Bedingungen der Isolationshaft ausgesetzt. Doch seine Stimme kann dadurch nicht zum Schweigen gebracht werden. Leonard Peltier setzt sich, wie auch schon vor seiner Verhaftung, weiter als Mitglied des American Indian Movement für die Achtung, Würde, Souveränität und Freiheit indigener Amerikanerinnen und aller Menschen ein. In der rassistischen Gesellschaftsordnung der USA wird bis jetzt keiner Verantwortung übernommen für den Genozid an der indigenen Bevölkerung. Projekte wie die Black Snake Ölpipeline machen deutlich, dass Menschenleben und Ökologie keine Bedeutung haben, wenn es um Profit geht. 2016 haben Tausende in Standing Rock ein deutliches Zeichen gegen die staatliche Gewalt und die kapitalistische Zerstörungswut gesetzt. Stichpunkt NANDAPL. Und auch die Freileistung des lebensbedrohlich erkrankten Aktivisten Leonard Peltier gefordert. Er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Er will sie nicht bis zum letzten Augenblick im Eisenhaus der Weißen verbringen. Freiheit für Leonard Peltier, Freedom All. Wir sind ja hier vor der US-amerikanischen Botschaft und wir wissen natürlich, dass sie uns auch in Deutsch verstehen. Aber um es unmissverständlich klar zu machen, werde ich dasselbe jetzt noch mal kurz in Englisch vortragen. Und falls ihr Lust habt, stimmt mit ein. Brick by brick, wall by wall, free Peltier, free them all. Brick by brick, wall by wall, free Peltier, free them all. Put your hand up in a fist and say free Leonard Peltier. Pigs, man, the FBI are boars. The tribal chairman, high goons, to incite the wars. At Pine Ridge and 7-3, their wickedness wounded me. Imagine what they directed toward aim at wounded knee. Feds Bureau of Intimidation lost two agents, but stunts with snipe flagrant with no investigation. The world's watching, I tell them to take caution. Distortion of facts got the POW exhausted. Broken hearted from cowards and traitors, the power of hate. Even Judge Haney now admits the mistake. Human rights organizations trying to right this wrong. For Peltier, the least I could do is write this song. It's been over 30 years of tears of frustration since the brother stood up with no fear for the nation. When truth turns to light, darkness to revelations. Watch a hero's homecoming, we'll cheer in celebration. The FBI stole almost thousands of pages of documents in this case, Three Peltier tat on my left arm for every time that left our people in senseless puddle the blood death's hard. On these unfree followers that have to swallow words, they'll see the relationship to swallow them birds fly free. Inside of me, your books, prison writing really affected me, protected me from my own mental prison. Sentimental journey, live a beautiful soul arisen. I see you in visions much longer than long division. I cry for you and upon the wrong decisions. One day you will walk through these walls in the physical. Know the love of million visit you, but we need you to visit too. When you do, the sky will still be blue. We'll still be going through what we're still going through. I love you, and I wanted to say aloud that I pray that you get out today or any day now. FBI operations were directed towards the destruction of the aim and its support to the urban and reservation communities, containing the survivors of America's wars against its indigenous population in the last 400 or more years. Particular emphasis was directed by the FBI towards descendants of the Lakota, who stopped the campaign of slaughter by General Armstrong Custer and the 7th Cavalry, who now reside on the Pine Ridge Indian Reservation and some of the surrounding reservations. FBI operations against AIM began with surveillance of peaceful demonstrations for people calling for the enforcement of treaty rights, for human rights, for equal opportunities for jobs and housing and medical care, and for justice in America's courts. Langzeitstrafen, Alter und Knast in den USA. In den USA werden nicht nur horrend lange, sondern in der Regel auch flexible Haftstrafen erlassen. Gefangene sollen angehalten werden, sich möglichst allem zu unterwerfen, um eventuell etwas früher aus der Haft zu kommen. Sogenannte Begnadigungsausschüsse, das kennen wir auch von Leonard Peltier, bewerten nach Ablauf der Mindesthaftstrafen den sogenannten Resozialisierungsstand der jeweiligen Gefangenen und lehnen eine Entlassung in fast allen Fällen ab, auch wenn die oder der Gefangene sich an alle auferlegten Regeln gehalten hat, einschließlich der Selbsterniedrigung oder der verweigerten Solidarität mit Mitgefangenen. Kämpfende Gefangene, so wie Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal und viele andere, werden oft dazu angehalten, ihren Widerstand aufzugeben oder sich von ihren jeweiligen politischen Organisationen abzugrenzen. Das erleben viele Gefangene aus der ehemaligen Black Panther-Partei, allen voran gerade im Augenblick Sandiata Akoli. Auch der indigene Leonard Peltier hat bereits diverse dieser Farce-Anhörungen hinter sich, bei denen zum Beispiel die Bundespolizei FBI regelmäßig mit der Feststellung intervenierte, dass, Zitat, irgendwer ja für den Tod zweier FBI-Beamter sitzen müsste. Und dabei wissen Sie genau, dass es nie erwiesen wurde, dass Leonard Peltier der behauptete Mörder sei. Er ist nicht mal dafür verurteilt worden. Das ist ein kleines Detail. Es wird immer in den Medien behauptet, er sei für Mord verurteilt worden. Das ist er aber nicht. Er ist für Beihilfe damals verurteilt worden, weil sie hatten keine Beweise gegen ihn. Das war in den 1970er Jahren. Neben der politischen Repression gegen widerständige Gefangene kommen den flexiblen Haftstrafen jedoch noch eine weitere Bedeutung zu. Geschultes und gleichzeitig beinahe unbezahltes Personal wird nur ungern aus den Produktionsstätten der Gefängnisindustrie entlassen. Das Multimilliarden-Dollar-Geschäft der modernen Sklaverei erhält also unter anderem durch die Begnadigungsausschüsse einen Anstein von vermeintlicher Rechtsstaatlichkeit aufrecht. Diese Praxis führte in den vergangenen Jahren dazu, dass in den Knästen der USA zunehmend Gefangene mit sehr hohem Alter und enormen Gesundheitsproblemen eingesperrt leben, für die es unter den Bedingungen der Gefangenschaft kaum ausreichende medizinische Versorgung gibt. Der gefangene Autor und Journalist Mumia Abu-Jamal stellte bereits 2012, kurz nach seiner Verlegung vom Todestrakt in ein Umschlussgefängnis, erstaunt fest, dass die Schleusen und sonstigen Einrichtungen der Gefängnisse nicht rollstuhlgerecht seien, obwohl damals ca. ein Fünftel der Gefangenen in dem Knast, wo er war, altersbedingt gar nicht mehr in der Lage waren, eigenständig zu gehen. Trotzdem mussten sie den Schleusen aufstehen, was sie gar nicht konnten. Outgesourcete, komplett oder teilprivatisierte Gesundheitsversorgung sind eine weitere Profitnische der Gefängnisindustrie. Konzerne wie zum Beispiel Corizon oder auf Deutsch geschrieben Corizon verdienen Milliarden daran, staatliche Gelder zu kassieren und möglichst wenig Leistung dafür an Gefangene weiterzugeben. Gefängnisbehörden und GesetzgeberInnen in den Bundesstaaten unterstützen dies durch Richtlinien, die Gefangenen manchmal erst auf dem Totenbett die dringend benötigte Medizin anerkennt, was vorher wegen zu hoher Kosten meist verweigert wurde. Öffentlichkeit und Druck auf Behörden und Konzerne haben sich bereits im Kampf gegen die Todesstrafe in den USA als das wichtigste Mittel zur Unterstützung kämpfender Gefangener erwiesen. Weite Bereiche für Proteste sind Gesetzgebung und Justiz, die noch immer Gebrauch von drakonisch langen Strafen bei vergleichsweise Bagatellvergehen machen. Die Frage von Reform oder Befreiung ist eine, die sich nur mit der konsequenten Unterstützung einzelner Gefangenenkämpfe entscheiden wird. Deswegen bitten wir euch alle hier auch über diese Kundgebung hinaus, stellt Öffentlichkeit her, stellt euch allen Versuchen, Strafhaft zu privatisieren und zu einem Wirtschaftsmodell zu machen, entgegen, denn das Gleiche haben wir hier auch. Das ist leider inzwischen auch ungewöhnlich. Und unterstützt die kämpfenden Gefangenen immer dann, wenn sie selber von drinnen kämpfen und Öffentlichkeit brauchen. Lennart Peltier hat vor 2 Wochen, kurz bevor er an Corona erkrankte, gesagt, I'm living in hell, I am in hell, ich lebe in der Hölle. Und er hat die Haftbedingungen für sich und andere Gefangene beschrieben, die wegen nicht erfolgter Corona-Impfungen und überhaupt keiner medizinischen Versorgung dort seit 2 Jahren im Lockdown sind. 2 Jahre kaum die Zelle verlassen, 2 Jahre keinen Arzt gesehen, 2 Jahre Medikamente nicht bekommen. Das waren die letzten 2 Corona-Jahre in seinem Gefängnis. Und er hat gesagt, für mich und andere alte Gefangene ist dieses Gefängnis ein Todeslager. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir das nicht mehr aushalten. Das hat er, wie gesagt, vor 2 Wochen gesagt, kurz bevor er an Corona erkrankt ist. Im Augenblick ist er wieder im Lockdown. Wir wissen im Augenblick nicht, wie es ihm geht. And preservation of all indigenous peoples worldwide. To our brother, Lennart Peltier, unjustly locked up for over 33 years. And to all political prisoners who have risen up in the name of justice. This song is a prayer for your freedom. The trail of tears. It's been a long time coming. You can lock up all of our cheap sins, throw away the keys, but we will never back down until all our people are free. You can lock up all of our cheap sins, throw away the keys, but we will never back down until all our people are free. From this trail of tears, this trail of tears. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den Freien Radios in Berlin auf der 88,4 MHz und Potsdam auf der 90,7. Wir berichten gerade von einer Kundgebung, die vor 2 Wochen circa stattfand, am 6. Februar vor der US-Botschaft als Berliner Ableger des weltweiten Aktionswochenendes für die Freiheit des indigenen politischen Gefangenen Lennart Peltier. Hier ein weiterer Redebeitrag. Hallo, ich bringe euch viele Grüße von Toccata und den Redebeitrag von Ihnen. Ergänzend wollte ich noch sagen, es ist nicht nur in Deutschland viele Aktionen für Lennart Peltier, sondern es gibt auch in Italien und Frankreich weitere Aktivitäten, werdet ihr sicherlich auch im Internet noch nachlesen können. Don't let Lennart Peltier die in prison. Lennart Peltier, seit 46 Jahren indigener politischer Gefangener, ist an Covid erkrankt. Der Fall des am 12. September 2021 77 Jahre alt gewordenen indigenen politischen Langzeitgefangenen Lennart Peltier spaltet seit über 45 Jahren die amerikanische Gesellschaft. Er ist einer der international bekanntesten und auch am längsten inhaftierten politischen Gefangenen. Weltweit hat es seit Sacco und Vanzetti sowohl noch nie einen politischen Gefangenen gegeben, für den sich so viele Menschen unterschiedlichster Nationen, Ethnien, Professionen und Konfessionen mit dem Ruf nach seiner Freiheit eingesetzt haben. Darunter die internationale Prominenz aus Kultur, Politik, Wissenschaft, Mode, Nobelpreisträgern und Religionen. Doch das US-amerikanische Justizsystem bleibt unnachgiebig und uneinsichtig. Und so wird der Fall Peltiers wohl als größter Polizei-, Justiz-, Geheimdienst- und Politikskandal in die US-Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts eingehen. Zum Hintergrund. Die Pine Ridge Reservation 1975. Eine korrupte Stammesregierung der Oglala Lakota terrorisiert unter anderem mit durch das FBI aufgerüsteten Todesschwadron traditionelle Lakota und indigene AktivistInnen. Häuptlinge und Stammesälteste bitten das American Indian Movement, also kurz AIM, um Hilfe und es entsteht ein Schutzcamp gegen diese Übergriffe. In diesem Camp werden bei einem durch das FBI ausgelösten Schusswechsel zwischen diversen Polizeieinheiten einerseits und AktivistInnen von AIM und weiteren ReservationsbewohnerInnen der Pine Ridge Reservation im Juni 1975 zwei FBI-Agenten und ein junger AIM-Aktivist erschossen. Drei AIM-Aktivisten werden als mutmaßliche Mörder beschuldigt, verfolgt, verhaftet und vor Gericht gestellt. Bei zweien verkündet der zuständige Richter Freispruch, unter anderem wegen Notwehr und wegen des Verdachts der Beweismanipulation durch das FBI. Als Leonard Peltier am 6.2.1976 in Kanada festgenommen und aufgrund von Falschaussagen an die USA ausgeliefert wurde, konzentrierte sich die polizeiliche Rache auf Peltier. Er wurde vor ein anderes Gericht gestellt. Entlastungsbeweise wurden nicht zugelassen. Zeugen zu belastenden Falschaussagen mit physischer und psychischer Gewalt genötigt. Das Urteil: zweimal lebenslänglich. Seitdem kämpfen Leonard Peltier und mit ihm viele UnterstützerInnen für Gerechtigkeit. Peltier hat immer wieder betont, nicht für die tödlichen Schüsse auf die beiden Agenten verantwortlich zu sein. Und es gibt für seine Schuld keinerlei Beweise. Selbst frühere am Haupt- und Berufungsverfahren beteiligte Staatsanwälte sowie Richter haben längst eingeräumt, keinerlei Beweise für eine Schuld oder Mitschuld Peltiers zu haben. Polizeiliche Beweise, die den Ablauf des Geschehens dokumentierten, lehnt das FBI als Beweismittel ab. Bis heute. Peltiers Situation. Seit seiner Verurteilung ist Peltiers Leben im Hochsicherheitsgefängnis gekennzeichnet durch physische Angriffe, Isolationshaft und Dauereinschluss, schwere Krankheiten ohne adäquate medizinische Behandlungen, ein Mordkomplott gegen ihn, Ablehnung aller Begnadigungs-, Verlegungs- oder Verfahrensanträge. Am 6. Februar 2022, also heute, beginnt Leonard Peltiers 47. Haftjahr. Und dies unter dramatischen Vorzeichen. Denn wenige Tage zuvor ist Peltier, der bereits an Diabetes, Bluthochdruck, eines lebensbedrohlichen Bauchaortaaneurysmas und einem früheren Schlaganfall leidet und der 2017 eine Herz-OP hinter sich bringen musste, an Covid-19 erkrankt. Auf diese Gefahr hatte bereits die heutige US-Innenministerin Deb Haaland im Mai 2020 kurz nach Pandemieausbruch hingewiesen und seinerzeit als Kongressabgeordnete die Freiheit Peltiers gefordert. Und auch die früheren Verhandlungen beaufsichtigende damalige Staatsanwalt James Reynolds hat bereits im Juli 2021 US-Präsident Biden um Begnadigung Peltiers gebeten, denn er müsse einräumen, dass es keine tragfähigen Beweise gegen Peltier gegeben hätte. Peltier zählt zudem auch aufgrund seiner Gesundheitssituation und seines Alters zu jenen Inhaftierten, die aus der Haft entlassen werden können. Es ist höchste Zeit, das unmenschliche Martyrium dieses Mannes zu beenden. Sofort. Leonard Peltier muss endlich aus der Haft entlassen werden, damit er den ihm verbleibenden Rest seines Lebens im Kreis seiner Familie und seiner Freunde verbringen kann. Wir haben diesen Flyer, was ich gerade vorgelesen habe, auch hier. Ihr könnt ihn gerne mitnehmen. Es sind Adressen drauf, wo ihr hinmailen und euch auf Facebook und Ähnlichem verbreiten könnt, um seinen Fall zu unterstützen. Es gibt Unterschriftenlisten, wir haben welche dabei. Leider kann man sie nicht mehr schreiben, weil sie komplett durchgeweicht sind. Aber man kann sie runterladen. Auf diesem Flyer ist auch die Adresse drauf, wo man sich hinwenden kann, Postkarten und Unterschriftenlisten zu bekommen. Bitte verbreitet es weiter, helft mit, dass Leonard Peltier freikommt. Und ich würde gerne nochmal den Ruf von vorhin anstimmen. Brick by brick, wall by wall, free Peltier, free them all. Brick by brick, wall by wall, free Peltier, free them all.

an innocent man has been rotting away. But the U.S. don't care, one of us has to pay. Just like the Pine Ridge Reservation still has to suffer, making my people pay cause of that murderer Custer. Like Floyd Westman said, he died for your sins. It was a battle the way it is, made a best man win. Think about manifest destiny, who gave you the ride? Abolish Indian people, hell yeah, we had to fight. Taking us and placing us in your prison camps. Have the nerve to say we're hostile and wipe us off the maps. Enslaving the blacks, took them from their motherland, and messing with the Mexican, that was their other plan. But understand Mexico, they were all indigenous, and since the beginning of time, man, it's been continuous. I'm a Native American, American for which it stands. But what it stood for, I wonder if Custer is his pants. Remember the ghost dance, it was murder in the first. We never killed women, the children sitting up in church. We were having ceremonies, practicing our religion. Killing the innocent off, is it a government tradition? Border submissions, inhumane living conditions. I seen a vision, Leonard walking out of prison. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, in München sind jetzt auch gerade Leute vor dem Generalkonsulat der USA und demonstrieren für die Freiheit von Leonard Peltier. Und die haben uns heute früh noch eine Grußbotschaft geschickt und die hört ihr jetzt. Grußbotschaft zur Veranstaltung Free Peltier. Free all political prisoners. Hallo und kämpferische Grüße aus München von Monika Seiler. Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte. Harry Belafonte erklärte einmal in einem Interview zu seinem 80. Geburtstag: Why do we have to fight the same shit over and over again? Er konnte kaum ahnen, wie er mir aus der Seele sprach. Denn noch immer müssen wir dieser Tage auf die Straße gehen und Freiheit für Leonard Peltier fordern. Auch Harry Belafonte, der Aktivist gegen Rassismus, fordert sie seit langem. Als wir unsere Gruppe 1986 gründeten, 10 Jahre nach Leonard Peltiers Inhaftierung, glaubten wir nicht, dass er das Gefängnis bald verlassen dürfte. Aber wir gaben die Hoffnung nicht auf. Wir geben auch jetzt die Hoffnung nicht auf, dass US-Präsident Joe Biden den Weg für Leonard Peltiers Freiheit nach 46 Jahren Haft endlich frei macht. Und damit das Versäumnis seiner Vorgänger nachholt, die alle Appelle gleichgültig ignoriert haben, gleich welchen politischen Couleurs. Wir fordern Leonard Peltiers sofortige Begnadigung, aber nicht nur aus humanitären Gründen. Wir alle wissen, wie krank der 77-Jährige inzwischen ist, und eine Covid-Erkrankung ist angesichts der Knastbedingungen lebensbedrohlich für ihn. Leonard Peltiers jüngster Hilferuf, I am in hell, ist wörtlich zu nehmen, denn die Knastbedingungen sind eine Hölle. Über 3000 Kilometer von seiner Familie und im Turtle Mountain Reservat in North Dakota entfernt, sprechen seine Haftbedingungen von Rassismus und Grausamkeit. Wir fordern nicht nur Leonard Peltiers sofortige Freilassung, sondern auch eine Entschuldigung und Entschädigung für Jahrzehnte Unrecht, Isolationsfolter und Körperverletzung, denn nichts anderes ist die Haft. Wir fordern Wiedergutmachung für Rassismus und die Unterdrückung des indigenen Widerstands, für den der AIM-Aktivist über 4 Jahrzehnte stellvertretend in Haft gehalten wurde. Freiheit für Leonard Peltier! Freiheit für alle politischen Gefangenen in Solidarität mit dem Selbstbestimmungsrecht der indigenen Völker. Dankeschön. Soweit unsere Eindrücke von der Kundgebung für die Freiheit des indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier aus den USA. An Corona erkrankt, in Isolationshaft seit fast 2 Jahren. Wir haben es ja hier in den vergangenen 20 Minuten gehört. Die Musik, die ihr während oder zwischen den Redebeiträgen gehört habt, stammt von einem Hip-Hop-Sampler, der heißt A Hip-Hop Tribute to Free Leonard Peltier. Wirklich sehr hörenswert, es sind noch viele weitere gute Stücke drauf, könnt ihr euch ja mal umschauen, wo ihr den kriegt. Wer weitere Informationen über Leonard Peltier und seinen Kampf für seine Freiheit oder überhaupt über indigene Kämpfe in den USA haben möchte, in deutscher Sprache, sei auf die Webseite leonardpeltier.de verwiesen. Das ist eine Webseite vom Tocata e.V. aus der Rhein-Main-Gegend. Die machen schon seit fast 2 Jahrzehnten kontinuierliche Solidaritätsarbeit, ähnlich wie wir hier in Berlin das für Mumia Abu-Jamal machen. Und dort sind immer top aktuelle Sachen auf der Seite und viele laufende Kampagnen, die ihr verstärken könnt, an denen ihr euch aber auch beteiligen könnt und die ihr weiter verbreiten könnt, sodass mehr Leute davon erfahren. leonardpeltier.de. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Lost, I see dream and reason appear. Corona beschäftigt uns ja nun schon überall auf der Welt seit 2 Jahren. Und wir haben von Anfang an immer wieder darauf hingewiesen, dass Gefängnisse Hotspots für Corona sind und dass sie ein Public Health Risk sind, also ein Risiko für die öffentliche Gesundheit. Denn durch Gefängnisse geht Corona viel schneller hindurch als in vielen anderen Anstalten öffentlichen Lebens. Das liegt auf der Hand, dass enger Raum und vor allen Dingen auch die Weigerung vieler Menschen, die dort arbeiten, sich impfen zu lassen, was immer noch existiert, dass das dazu führt, dass Gefangene dem schutzlos ausgeliefert sind. Es gibt inzwischen eine Menge Statistiken, was es ja vor einem Jahr oder so noch nicht gab, die sich damit beschäftigen, wie die Gefangenenzahlen in den USA sich durch Corona verändert haben. Denn am Anfang der Pandemie, das war ganz deutlich in den Bundesstaaten, viele Gouverneure waren auch hinterher, nicht in allen Bundesstaaten, aber in etlichen der USA, wurde gesagt, okay, Leute sollten wegen Covid nicht so lange inhaftiert sein oder sollten früher entlassen werden. Es wurden tatsächlich in manchen Einzelfällen Gefangene entlassen oder früher entlassen. Und manchmal gab es auch generelle Verfügungen, dass alle Leute, die zum Beispiel nur noch ein Jahr Haftstrafe hatten, das nicht mehr absitzen mussten oder nach Hause gehen konnten. All diese Dinge haben sich 2021 aber verändert. Und es gibt einen interessanten Artikel auf der prisonpolicy.org Webseite, die beschäftigen sich mit Politik und Regelungen zur Gefängnisse in den USA. Der heißt State Prisons and Local Jails Appear Indifferent to COVID Outbreaks, Refuse to Depopulate Dangerous Facilities, also auf Deutsch staatliche Gefängnisse und lokale Jails, also die unterscheiden zwischen Gefängnissen und Untersuchungshaft, also Jails, sind scheinbar gleichgültig gegenüber diesen Covid-Ausbrüchen und verweigern sich ihre gefährlichen Anstalten endlich leer zu machen und die Leute zu entlassen. Sie haben festgestellt, dass in staatlichen und föderalen, also bundesstaatlichen föderalen Gefängnissen dokumentiert 2.900 Menschen gestorben sind an Corona und ungefähr knapp eine halbe Million Gefangene bisher infiziert waren. 2,14 Millionen Gefangene gibt es derzeit in den USA in den Gefängnissen. Also ungefähr ein Viertel aller Gefangenen hat Corona gehabt. Wir haben ja hier in der Sendung auch von Einzelfällen wie Leonard Peltier oder Mumia Abu-Jamal bereits gehört. Und ja, auch in den County Jails, also in den Gewahrsamnahmen der einzelnen Landkreise und Regionen, hat es Tausende erwischt. Ungefähr 75% der amerikanischen Bevölkerung sind mindestens einmal gegen Corona geimpft worden, aber gerade im Bereich des Sicherheitspersonals gibt es viele, die sich weigern, überhaupt geimpft zu werden oder danach weitere Boosterungen vorzunehmen. Und auch das Gefängnissystem selber kommt kaum hinterher, Gefangene zu impfen und zu boostern. Das haben wir auch von Leonard Peltier gehört. Auf seinem Trakt waren das in dem Interview, was ich vor 2 Wochen führte mit Michael Koch von Tocata hier in der vergangenen Sendung, der sagte, ja, auf dem gesamten Zellblock von Leonard Peltier waren die Gefangenen 2-mal geimpft und geboostert, aber Leonard Peltier nicht. Er fragte, warum. Er wurde dann in Umschluss mit anderen Gefangenen, die er nicht kannte, gesteckt und hatte wenige Tage später Corona. Wer sich, das ist vielleicht auch ein Fall spezieller politischer Repression und Bösartigkeit, aber er zeigt eben auch, was in diesem Gefängnissystem möglich ist. Omikron, das ist ja wesentlich ansteckender als vorherige Varianten, hat Krankenhäuser in den USA ziemlich überfüllt und zum Erliegen gebracht, wie verschiedene Artikel nahelegen. Also NPR zum Beispiel, National Public Radio, hat da am 21. Dezember bereits Statistiken veröffentlicht, dass die US-amerikanischen Krankenhäuser kaum noch hinterherkommen mit der Behandlung von Corona-Patienten. Das ist anders als hier. Und ungefähr 3/4 aller Gefängnisse in den USA haben inzwischen Corona-Ausbrüche im großen Stil gehabt. Also da gibt es auch sehr viele Berichte drüber. Seit Herbst 2021 empfiehlt sogar die American Public Health Association, also die öffentliche Gesundheitsvereinigung, dass Verordnungen erlassen werden sollten, die die Gefängnisse entvölkern und die Leute nach Hause schicken. Denn es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Sterblichkeitsrate von Gefangenen und der Belegungszahl in den Gefängnissen. Und das ist kein Geheimnis, das wissen alle. Trotzdem scheint es so, als ob 2020, wo diese Empfehlungen noch sehr ernst genommen wurden, 2021 alles wieder Business as usual ist. Ich will jetzt nicht hier den ganzen Artikel vortragen, zumal er auch viele optische Statistiken hat. Das ist ja im Radio dann etwas trocken. Aber wer Englisch liest und sich für solche Details interessiert, dem sei die Webseite von prisonpolicy.org empfohlen. Und manchmal wünschte ich mir, all diese Datenlagen, die es in den USA gibt, die dort zur Verfügung stehen, dass die auch deutschen Öffentlichkeit für Verhältnisse in Deutschland zugänglich sind. Wir haben hier kaum eine dermaßen Offenheit mit Daten, was staatliche Maßnahmen und Sachen auch wie Gefängnisse oder auch die Ökonomie, die dahinter steckt, beinhaltet. Während der Staat hier aber immer ganz schnell ist, unsere Daten zu saugen für die Interessen von Konzernen oder Sicherheitsbehörden. Andersherum sieht das eher schlecht aus. Also, wie gesagt, ich empfehle sehr mal als Ergänzung zu den Berichten über einzelne Gefangene und Proteste, die wir hier in der Sendung bringen, sich auch mal mit solchen Dingen zu beschäftigen oder die vielleicht auch weiterzubreiten. Der Blog heißt prisonpolicy.org und viel Vergnügen. Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kommen wir nun zu einem Artikel, den wir dokumentieren aus der Tageszeitung Junge Welt. Die wiederum hat ihn dokumentiert aus der Zeitung Workers World aus den USA. Und er erschien dort zuerst am 25. Januar 2020 und am vergangenen Montag, den 14. Februar, erschien sie in der Tageszeitung Junge Welt. Übersetzt ist sie von Jürgen Heiser und anstelle einer Kolumne von Mumia Abu-Jamal eben dieser Beitrag über das US-Gefängnissystem unter dem Titel Falsche Versprechen, US-Gefängnissystem, Covid-19-Gefährdete noch immer in Haft. Und die Originalautorin ist Judy Greenspan. Und übersetzt in Deutsch für die Tageszeitung Junge Welt hat das Ganze Jürgen Heiser. Falsche Versprechen. US-Gefängnissystem. Covid-19-Gefährdete noch immer in Haft. Die derzeitige Zunahme der Covid-19-Infektionen in US-Gefängnissen und Haftzentren für Geflüchtete ist nicht nur lebensbedrohlich für eine hohe Zahl von Menschen, sondern sie stellt auch eine akute Herausforderung für die Bewegung zur Abschaffung der Gefängnisse und zur Unterstützung der Gefangenen dar. Vor allem für Gefangene mit HIV- und Hepatitis C-Infektionen und anderen lebensbedrohlichen Krankheiten gibt es in Haft keine angemessene medizinische Versorgung. Deshalb nehmen anfänglich leichte Erkrankungen für Inhaftierte nur allzu oft einen schweren Verlauf und bedrohen ihr Leben. Im US-Gefängnissystem wächst die Gruppe der Senioren unter Schwarzen, Latinos, Indigenen, Asiaten und Weißen, die aus armen Verhältnissen stammen. Nach jahrzehntelanger Haft laufen sie in Gefahr, an Covid-19 zu sterben. Zu Beginn der Pandemie prägte eine Gruppe namens No Justice Under Capitalism den Slogan »Keine Hinrichtung durch Covid-19« und kämpfte dafür, dass die gefährdeten Gefangenen in Massen entlassen werden. Ein US-Bundesrichter ordnete sogar an, die Hälfte der Inhaftierten des kalifornischen Staatsgefängnisses San Quentin freizulassen. Auch Politiker versprachen eine große Zahl von Entlassungen. Nichts davon wurde umgesetzt. Die SARS-CoV-2-Variante Omikron hat zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionen in der Bevölkerung geführt. Omikron grassiert derzeit in Gefängnissen und Untersuchungshaftanstalten im ganzen Land. Die Knastbürokratie reagiert darauf, indem sie die reale Ausbreitung vertuscht und die Gefahr für das Leben der Häftlinge herunterspielt. Diese Menschen sind jedoch besonders anfällig für Covid-19-Infektionen, weil die meisten aus Gruppen stammen, die generell durch ein profitorientiertes Gesundheitssystem unterversorgt sind. Viele leiden unter chronischen Krankheiten wie Diabetes, Hepatitis C, Bluthochdruck und Atemwegserkrankungen. Kommt eine Covid-19-Infektion hinzu, kann das für diese Gefangenen das Todesurteil bedeuten. Die US-Kommission für Bürgerrecht hat am 20. Januar ihren neuesten Bericht mit dem Titel »Die Auswirkungen von Kautionszahlungen auf Bürgerrechte« veröffentlicht. Darin wird belegt, dass zwischen 1970 und 2015 die Zahl der Personen, die in Untersuchungshaft genommen wurden, weil sie keine Kautionszahlung leisten konnten, um 433% gestiegen ist. Damit wuchs die Zahl der Menschen, die in Haft genommen werden, ohne eines Deliktes überführt zu sein, exponentiell auf 500.000. Bei der Verhängung von Untersuchungshaft spielt in den USA Rassismus ohne jeden Zweifel eine große Rolle, weil Kautionen und Haftgründe für schwarze und hispanische Angeklagte nach strengeren Kriterien festgelegt werden. Bis zu ihrem Prozess werden diese Angeklagten in zahlreichen US-Bundesstaaten zusammen mit verurteilten Strafgefangenen untergebracht. Wie sollen in einem von rassistischen und sexistischen Vorurteilen geprägten Rechtssystem Angeklagte einen fairen Prozess bekommen? Organisationen wie RAP, das ist eine Abkürzung für Release Aging People in Prison, auf Deutsch Lasst alternde Gefangene frei, setzten sich unermüdlich für die Freilassung älterer und immungeschwächter Gefangener ein. Auch politische Gefangene wie Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier, Sandiata Akoli und Dr. Matulu Shakur, die seit Jahrzehnten von diesem rassistischen und kriminellen Justizsystem weggesperrt werden, weil sie es gewagt haben, dieses System zu entlarven und für die Befreiung der Unterdrückten zu kämpfen, müssen freigelassen werden, weil sie in Gefahr sind, hinter den Mauern zu sterben. Das kapitalistische System wird seine Gefängnisse nicht ohne weiteres öffnen. Die Forderung nach Abschaffung der Gefängnisse darf jedoch nicht zum Streit darüber führen, ob dieses Ziel in absehbarer Zeit zu erreichen sei. Wenn wir sagen, Freedom all, müssen wir das ernst meinen, weil wir sonst das Überleben unserer eingekerkerten Schwestern und Brüder gefährden. Soweit dieser Artikel, erschienen am Montag, den 14. Februar 2022, unter dem Titel Falsche Versprechen, in der Tageszeitung Junge Welt und im Original von Judy Greenspan geschrieben. Da ist der Artikel am 25.01., also schon einige Wochen her, in den USA in der Zeitung Workers World erschienen. So, Anna Christ läutet jetzt hier das Ende der Sendung ein. Bleibt weiter dran an den freien Radios in Berlin und Brandenburg auf der 88,4 in Berlin und der 90,7 in Potsdam und Umgebung. Gibt viele weitere interessante Sendungen heute hier zu hören. Und ansonsten, wenn euch das Ganze interessiert oder ihr das nochmal hören wollt oder auch Freundinnen und Freunden und Bekannten in irgendeiner Form zukommen lassen wollt, dann geht doch auf unseren Blog radioaktivberlin.nostate.net. Da könnt ihr diese Sendung in einigen Stunden nachhören, da ist der Podcast hochgeladen. Und das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich in Berlin vorbeikommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen. Macht's gut. Tschö. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.